Ein kleines Münchner Theater präsentierte Lulu als liebes Mädchen, als willigen Fußabstreifer für alle Männer, seien sie noch so brutal oder pervers. Sexuelle Mutter Courage, Wegwerfmädchen, wo ist das Urweib geblieben? Wo ist auch nur ein Hauch von Lilith, der großen Göttin? Der Komponist Alban Berg griff das Thema auf und schuf seine Oper Lulu nach Wedekinds Tragödie. Die Oper blieb unvollendet, als der Komponist 1935 starb. Die bezauberndste und originellste Lilith-Dichtung stammt aus der Feder einer Frau. Das Versepos »Die Kinder der Lilith« von Isolde Kurz erschien 1907 im Druck und löste bei männlichen Kritikern einen Sturm der Entrüstung aus. Als erste Frau in diesem Jahrhundert wagte es Isolde Kurz, der Lilith eine neue Deutung zu geben, die erst Frauen unserer Generation wiederentdecken. Die Autorin stellt die biblische Überlieferung kühn auf den Kopf. Adam, der erste Mensch, wird von Gott als ein Mängelwesen erschaffen, das der Anleitung und Inspiration durch eine Gefährtin bedarf. Gott führt ihm Lilith zu, das lieblichste Wunderbild, mit goldenen Haaren und zarten Flügeln.